Zur Unterstützung der Erklärung der Regierung der DEVRK fanden am 14. August die Massenkundgebungen der Bezirke Zagang und Nordhamgyong und der Stadt Rason jeweils statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der regionalen Partei, Marktorgane, Wirtschaftsinstitutionen, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, der Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen und die werktätigen Jugendlichen und Studenten. Auf den Kundgebungen wurde die Erklärung der Regierung der DEVRK verlesen und dann gab es Reden. Die Redner unterstützten voll und ganz die Erklärung der Regierung der DEVRK zur Zurückweisung der sogenannten Sanktionsresolution, die die USA und weitere feindseligen Kräfte unter dem Vorwand des Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete der DEVRK widerrechtlich fabriziert haben. Alle Mitarbeiter und Werktätigen, so betonten sie, sollen als ein starkes Bollwerk und eine kugelfeste Wand den Genossen Kim Jong-un mit dem Leben politisch und ideologisch verteidigen und mit dem tausendfachen starken Willen zur Vernichtung der Feinde beim Generalangriff des ganzen Volkes ehrenvolle Sieger werden. Dann gab es die Massendemonstrationen.